Al-Jihad, Mahdi ila Qiyam al-Sa'ah. Denn Jihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله يا فارسا عاث القعود منعما قرأ الجهاد حياته فتقدما Wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte die Karawane der Mushrikin, die Karawane von Abi Sufyan. Abu Sufyan, wie ihr wisst, war zu dieser Zeit, Abu Sufyan war zu dieser Zeit natürlich ein Mushrik, ein Kafir. Später, darüber werden wir reden, inshallah ta'ala, wie er Islam angenommen hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka erobern wollte. Bevor es also zu diesem, es gab keinen Kampf, als Mekka befreit wurde von den Mushrikin. Aber vorher kam Abu Sufyan alleine nach Medina. Er kam zu Abu Bakr, er wollte mit ihm sprechen. Abu Bakr hat einfach, keiner wollte mit ihm reden. Er hat gesagt, ich bin der Führer von Quraysh, wieso erniedrigt er mich so sehr? Geh zu den Propheten, wenn du irgendwas hast, geh zu den Propheten. Und genau so müssen das die heutigen Muslime machen. Versteht ihr mich? Wenn jemand etwas über den Islam sagen möchte, einem Kafir, dann muss er zurück auf die Sunna gehen. Die Praxis der Propheten sallam. Nicht, dass du jetzt kommst und, mashallah, den Islam erklärst, oder darstellst, wie er nicht ist. Verstehst du mich? Genau, die Muslime, die Sahaba, keiner wollte mit Abu Sufyan sprechen. Keiner wollte mit ihm reden. Als er zum Propheten Sallam kam, der Prophet Sallam hat gesagt, Alas, der Vertrag zwischen uns, ihr habt ihn gebrochen. Erwartet, wir werden euch inshallah bald besuchen. Hey, hey, hey, hey. إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي وصف بالهاون وعالكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي اضرب وقصف وارمي قراد وخلي الأعداء الله طراد يا مسلم خلص بغداد من علوج وصفوية ازرع للغاصب عبوات وخل بوش يجر الخزرات كسر هبل وحط ملات كبر رب البرية كبر رب البرية So sollte jeder, der irgendeine, wie sagt man das, eine Funktion bei den Muslimen hat, jeder, der eine Funktion unter den Muslimen hat, er muss so handeln. Du musst das machen, was besser für die Muslime ist, nicht das, was besser für dich ist. Nicht wie die heutigen Funktionäre. Jeder schaut, was besser für mich ist. Die anderen sind mir wurscht. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ Allah hat euch geholfen, als ihr im Bedr wart, obwohl ihr Adilla wart. Ihr wart so wenige, subhanallah. Eine kleine, schwache Gruppe wart ihr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat euch trotzdem gewonnen. فاتقوا الله لعلكم تشكرون deswegen fürchtet Allah hoffentlich werdet ihr dadurch dankbar versteht ihr das barakallahu fik du willst gewinnen du eine einzige Person willst gewinnen gegen tausende an erster Stelle musst du Allah subhanahu wa ta'ala fürchten du musst Angst vor Allah tabarakallahu haben an erster Stelle das warum weil wenn Allah dich gewinnen lässt wirst du dankbar und du wirst nicht Allah tabarakallahu Güte, die er dir gegeben hat, wirst du nicht verleugnen oder vergessen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ein Muslim gewinnt nur aus Allah subhanahu wa ta'ala Gnade. Und nicht, weil er etwas Besonderes ist. علي أبطال جنود الإعلام نادوا عن أرض الإسلام أبطال جنود الإعلام نادوا عن أرض الإسلام سخروا كل الأقلام واحدهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص لاس في لاس هير. Also für die Brüder, die neu sind, inshallah ta'ala, unser Manhaj oder Programm ist wie in der Schule, inshallah ta'ala. Für die, die das noch nicht wissen, unsere Vorträge sind über Maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Also die Kämpfe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und voriges Mal, ist es für mich? Ja. Schau, tal. Wenn du das in Medina in der Schule machst, die schmeißen dich raus. Barakallahu fik, ahlan wa sahlan. Aber ich brauche nichts, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, voriges Mal haben wir eine kleine, also kurze Einleitung gemacht. Wie ihr wisst, meine lieben Brüder, barakallahu fikum, dem Propheten a.s.w. war es nicht gestattet, zu kämpfen in Mekka. Obwohl, also am Ende, kurz vor Hijra, waren schon viele Muslime und unter ihnen gab es auch diejenigen, die wirklich ein Stolz, also Stolz für Islam waren, wie Hamza radiallahu anhu oder Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu oder Abu Bakr selber und andere Sahaba ridwanullahi alayhim. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten und den Muslimen nicht erlaubt zu kämpfen, obwohl manche von denen die Möglichkeit hatten, weil Allah tabaraka wa ta'ala und sein Gesetz ist weise und ohne Zweifel das einzige Gesetz, was wir Muslime akzeptieren, weil das Gesetz und die Gesetzgebung gehören Allah tabaraka wa ta'ala alleine. Jeder, der dieses Recht an sich reißen möchte, von wem will er das Recht wegnehmen mit Gewalt? Von Allah, tabaraka wa ta'ala. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inil hukmu illa lillah, das Gesetz, die Gesetzgebung, das Richten zwischen den Menschen, ja, gehört Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Amara alla ta'budu illa iya, und er hat euch befohlen, oder? Und er, Allah subhanahu wa ta'ala, hat befohlen, dass ihr niemanden anderen anbetet außer ihn. Das bedeutet, das Gesetz annehmen, ihn akzeptieren, nach diesem Gesetz richten, ist von selber aus eine Ibada. Ja? Deswegen, wenn ein Mensch sagt, ich bin derjenige, der Gesetze macht, ich bin derjenige, der sagt, das ist erlaubt und das ist verboten, ja? Er will dieses Recht, Allahs, der Barakat Allah Recht, will er an sich reißen. Deswegen ist er ein Tagut. All das, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, all das, oder derjenige, den die Menschen folgen und anbeten und was noch? Sich ihm unterwerfen. Also in Großen und Kleinen. Und Allah tabaraka ta'ala ist der Einzige, der dieses Recht hat, dass man sich ihm unterwirft. Und all das, was er dir, all das macht, was er dir befehlt. Und dass du dich von dem fernhältst, was er dir verboten hat. Wie gesagt, barakallahu fikum. Am Anfang war es verboten, den Muslimen zu kämpfen. Deswegen hat Allah tabaraka wa ta'ala aus seiner Weisheit den Muslimen befohlen, dass sie Hijra machen. Ja? Dass sie von Mekka nach Medina auswandern, nachdem sie einen islamischen Staat gründen. Und das haben sie auch gemacht. Das erste, was der Prophet gemacht hat, er hat eine Moschee gegründet. Eine Moschee gebaut. Ja? Die erste Moschee im Islam. Aus der er jeden Tag die Muslime fünfmal am Tag also zum Gebet aufruft. Ja. Und nicht nur zum Gebet. Bilal hat auch manchmal Ezan gemacht, obwohl kein Gebet war. Er hat sie aufgerufen, dass sie in die Moschee kommen, weil der Prophet hatte was zu sagen. Das bedeutet, wenn der Prophet etwas sagt, dann musst du ganz gut hinhören. Entweder ist es etwas, was er dir befehlt und du musst es machen. Oder ist es etwas, was er dir verbieten wird, sallallahu alaihi wasallam, oder ist es etwas, eine Weisheit, die er dir erklären möchte, alaihi salatu wasalam. Das ist, alhamdulillah, verständlich. Wie gesagt, der erste Kampf, zwischen den Muslimen und den Kuffar war der Kampf am Badr. Ma'araketul Badr. Und das haben wir, das haben wir voriges Mal erwähnt. Aywa, Badr. Badr in der arabischen Sprache, wie ihr wisst, bedeutet Vollmond. Aber dieser Ort, der in der Nähe von, vom Roten Meer ist, also circa, also 100, jetzt ist es 190 Kilometer, circa 20 Kilometer ist es, 190 Kilometer von Medina entfernt. Aber jetzt ist es circa 20 Kilometer vom, vom Meer entfernt. Barakallahu fikum. Al-Muhim, dieser Ort Badr, wie ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über die Karawane der, der Muschrikin, der Ungläubigen gehört, dass sie da vorbeigeht. Wir haben voriges Mal die Karte der arabischen Halbinsel gezeichnet. Wenn ihr euch erinnern könnt, hier ist Ägypten, oben ist Syrien, hier ist Türkei, da unten ist Irak und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, hier ist, war früher Scham. Was bedeutet, wenn man sagt Scham, was bedeutet das? Welche Länder gehören jetzt dazu? Palästina. Richtig, also diese vier, also heutige Syrien und Jordanien und Palästina und Libanon. Lissabon ist woanders. In Portugalien, gell? Auf jeden Fall, das ist Scham. Und unten ist Jemen. Barakallahu fikum. Medina lag hier. Und Mekka war da. Hier ist Jidda, also das heutige Flughafen von Jidda. Jeder, der Hajj macht, kommt zuerst zu Jidda. Und dann 70 Kilometer von Jidda nach Mekka. Alles? Und hier ist Badr. Hier ist Badr, also der Ort Badr, der damals gar nichts war. Badr war da, zu der Zeit nichts Besonderes. Es gab nur einige Wasserquellen. Und durch diese Wasserquellen ist dieser Ort also berühmt geworden. Dieser Weg haben die Muschrikin, die Händler aus Mekka genommen, als sie Richtung Syrien gegangen sind, also Richtung Scham gegangen sind. Wann? Im Sommer. Und diesen Weg nahmen sie, als sie Richtung Jemen gingen, wegen dem Handel. Wann war das? Im Winter. Li'ila fi Quraysh. Wegen der Angewohnheit der, der Quraysh, sagt Allah, dass sie im Winter und im Sommer reisen. Das ist damit gemeint. Das war die Angewohnheit von den Quraysh. Im Winter, wenn es kalt war, gingen sie nach Jemen. Wenn, in Jemen gibt es keinen Winter. Und wenn es ganz heiß wurde, gingen sie in den Scham, wo es viele Flüsse gibt und so weiter und so weiter, wegen diesem Handel. Nachdem der Prophet, das haben wir auch voriges Mal erwähnt, als der Prophet Mekka verlassen hat, als die Hijra gemacht haben, die Muschrikin haben ihre Häuser geplündert. Alles, was sie fanden, vom Hab und Gut von den Muslimen, haben sie weggenommen und schickten Abu Sufyan, der damalige, einer der Führer von den Muschrikin aus Mekka, sie schickten ihn mit diesem ganzen Hab und Gut von den Muslimen und anderes Geld, was sie von den Muschrikin genommen haben, ging er nach Syrien, um diese ganzen Sachen zu verkaufen, neue Sachen zu kaufen, sie sind dann nach Mekka zu bringen, sie unter den Menschen zu, und so weiter, wie der Handel halt so läuft. Du gehst ja nicht in ein Land, nur einfach deine Ware zu verkaufen, sondern wenn du etwas Wertvolles siehst, was es in deinem Land nicht gibt, dann kaufst du es und bringst es dorthin und verkaufst es weiter und immer weiter so. So ist der Handel für die, die sich mit Handel auskennen. Stimmt's? Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, auf dieser Reise machte Abu Sufyan den doppelten Umsatz. Also, wie viel hat er bekommen? 50.000 Dinar Goldmünzen. 50.000. Subhanallah. Und das ist sehr viel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte eigentlich nur die Karawane von Abu Sufyan. Er wollte am Ende diesen Weg kontrollieren, alaihi salatu wasalam. Um damit den Muschrikin sie zwar schwach zu machen. Sie können nicht mehr nach Syrien einfach so reisen hin und her. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ihnen den Weg absperren. Der Weg zwischen Mekka und Scham. Und nicht nur das. Er wollte die Karawane nehmen. Weil wem gehört eigentlich dieser Hab und Gut? Den Muslimin. Die Quraysh, die Muschrikin, haben sie zuerst aus ihren Häusern vertrieben. Haben einige von ihnen getötet. Nicht nur das, alle anderen arabischen Stämme, die